M4. Unlimited. Machen wir uns einen schönen Freitagabend. Das Wochenende beginnt hier. Und hier beginnt mein Weekend Warm-Up Mix. Mein Name ist DJ Functionist. Schön, dass ihr dran seid. Das ist von George Riley, Elixir. Keeping me alive. Your love. Pure Unlimited heute mit einem Gastmix von Duran Spector, der ist mit dabei beim Ganz Anders Festival, das gibt's heute zu hören. Außerdem jetzt mal einen Mix hier, um reinzukommen ins Weekend und es wird langsam schneller. Später dann habe ich einen Themenmix vorbereitet, stimmungsmäßig. Einen Fridays for Future Mix vom Emergency Broadcasting Sound System. Der Mix heißt There's No Planet B. Ankündigung, Vorbereitung auf den weltweiten Klimatag, Klimastreiktag in genau einer Woche. Neue Musik gibt's auch. Immer wieder mal mittendrin und in Kürze neue Release von Jakobin und Luca Lozano und Mr. Ho. Coming up. We'll be right back.

Kellerkind, Barry Can Swim und als nächstes Dugong Junior, FM4 Unlimited, jetzt live und dann jederzeit online, fm4.at/unlimited. Function ist für euch hier an den Turntables. Next up to the squad, but she ain't here. Squat back from none of her contacts. So she was like, fuck it, I don't need no friends. She decided to follow the low end. She hit a dinner. Happened on a little trigger DJ doing something nice. Whole town getting fucking hype. In the witch room whispering something to her, saying something like, put your head on, baby. Cause we in, I ain't we. Spend a whole four nights pay to get the shit laid. Might as well stay. I mean, she nervous round guys. She ain't from round time, but love to get down. She heard of that sound, but lost and then found. She like it like, wow. She nervous round guys. She ain't from round time, but love to get down. She heard of that sound, but lost and then found. She poppin' like, ah. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Say a word and we can go. All you gotta say is so. Just put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Put your head on, baby. Say a word and we can go. All you gotta say is so. Bodies on bodies, hot and unbothered, cause all of them just came to move. Letting predicaments loose, nothing to prove. People no different than you. Ooh, long as you with it, we cool. Willing and able, drinking a shot from your navel. Dropping it low on the table, sleeping away, but tonight you done came too. Real talk, true shit. Absolute, got throwed off too stiff. She wasn't seen none, she was seen through shit. In the bathroom mirror, like who it is. Dance floor started moving like cruise ships. Little too lit, little voice ain't cool yet. Too bad to pull through with the music. But do you really wanna do this? I mean, she nervous round guys, she ain't from round time, but love to get down. She heard of that sound, but lost and then found. She like it like, wow. She nervous round guys, she ain't from round time, but love to get down. She heard of that sound, but lost and then found. She pop it like, ah.

Yes, Fire Dread, Whining Train, hier in FM4 Unlimited, brandneu und heute erschienen. Checkt es auf Bandcamp, ist das hier von Jakobin. One for All, dieser Tune.

Sie lacht am Dach. Wie geht's euch? Was macht ihr? Was macht der Krach? Hier ist FM4 Unlimited. DJ Function ist an den Turntables für euch. Und gleich geht's weiter. Bleibt dran. Da schau her, die Mademoiselle holt mich im schicken Citroën C3 ab. Nicht schlecht. Wem gehört der denn? Mir natürlich. Wieso? Hast im Lotto gewonnen. Nicht nötig. Der kostet mich nur um die 3 Euro pro Tag. Komm, steig ein. Etwas mehr Style schadet dir übrigens auch nicht. Nur im September sichern Sie sich den Citroën C3 ab nur 3 Euro pro Tag. Ein Look, nach dem sich alle umdrehen. Wer sagt, dass man Style nicht kaufen kann? Citroën. Royal Blood, die britische Rockband, meldet sich mit dem neuen Album Back to the Water Below zurück. Royal Blood, das neue Album, jetzt überall erhältlich. Bei Action gibt es immer extrem niedrige Preise. Disney-Kinderteller für nur 82 Cent. Wow, das ist günstig. Und Daten- und Ladekabel 1,5 Meter nur 1,39. Und das alles bei Action? Ja, klar. Weitere extrem niedrige Preise in über 100 Filialen. Action. Kleine Preise, große Freude. Photovoltaik! Ihre Krone Sonne Photovoltaikanlage ruft. Jetzt auf kronesonne.at/Gewinnspiel mitmachen. Die Krone und ich, Kronenzeitung. Jetzt ist alles so teuer. Jetzt gibt's trotzdem 30% Rabatt. Jetzt bei Fielmann. Beim Kauf von 2 Brillen sparen Sie 30% bei der günstigeren. Nur noch diese Woche. Exklusiv bei Fielmann vor Ort und nur bei Abgabe beider Brillen an dieselbe Person. Brille? Fielmann. Papa, wie viel ist 2 plus 2? 0,99. Okay. Und 4 plus 5? 0,99. Mama! Jetzt nur 0,99% Fixzins beim Leasen Ihres vollelektrischen BMW noch bis 31.10.23. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Hinweise bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at/fixzins. Ich liebe Liebe Schokolade. Ab jetzt esse ich nichts anderes mehr, von morgens bis abends. Kids brauchen Grenzen, aber nicht bei ihrem Handytarif. Deshalb gibt's jetzt MyLife SIM Unlimited mit unbegrenzten 5G-Daten um nur 12,90 Euro pro Monat. Ganz ohne Bindung für alle bis 27. Ehrliche Servicepauschale 27 Euro. Tarifdetails auf 3.at/MyLife. 3. Macht's einfach. FM4. Unlimited. Back to the music in FM4 Unlimited. Hier ist ein Themenmix dedicated dem Kampf gegen die Klimakrise. Es ist nicht mehr Friday We Don't Care, es ist Friday for Future Music. Das Emergency Broadcasting Sound System präsentiert den There's No Planet B Mix. There's no planet B. you were from Jersey or Detroit.

hoffe, ihr habt auch einen guten Abend bisher mit FM4 Unlimited, wo auch immer ihr uns zuhört. Es freut mich. Schaut mal rein auf Insta @FM4 Unlimited oder zu mir @Functionist. Lasst was hören und wenn ihr Musik macht, schickt was rüber. Vielleicht läuft es dann mal her. In ein paar Minuten geht's hier los mit unserem heutigen Special Guest Mix von Duran Spector. We'll be right back. Easy Dream war das Formato Funky. Wir gehen jetzt in die Welt von Duran Spector. Der ist mit dabei beim Ganz Anders Festival. Das findet statt ab 22. September beim Baggersee in Innsbruck. Die Tickets gehen weg und es wird bald ausverkauft sein, hat mir einer der Organisatoren erzählt. Duran Spector ist auch am Lineup mit dort dabei und er hat uns jetzt einen Special Mix angefertigt. Big Shoutout nach Tirol und an alle, die von überall her dorthin gehen zum Festival, zum Ganz Anders Festival. Wenn ihr euch dafür interessiert, ganz-anders.com. In diesem Set hier von Duran Spector gibt's zu hören zum Beispiel Musik von Mr. Velcro, von Jamaki Orsino und Pancratio, Strobo, French Affair, Pitchwork, Bambi, Sweely, Daphne und viele mehr. FM4 Unlimited und Duran Spector. Oh, I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sex, sex, sexy. Feed me now and stop the conversation. No, no, no. Wayne Spector ist das hier in FM4 Unlimited als Warm-up auf das am 22. September stattfindende Ganz Anders Festival in Innsbruck. dancing. Only if you're happy with me. Let you hurt my pussy. Only if you're happy with me. I know you want it all. Can I write it all? I know you want my pussy. Only if you're happy with me. Thank you. die Party. In den letzten ca. 40 Minuten aufgelegt von Duran Specter. Seit 19 Uhr hier FM4 Unlimited am Laufen. Liebe Grüße an alle, die die komplette Sendung bis jetzt angehört haben. Und hallo an alle, die gerade erst einschalten. Alles nochmal nachhören könnt ihr gerne jederzeit 7 Tage lang auf fm4fat/unlimited. Und die Party geht jetzt weiter mit Laboom Deluxe auf FM4. Mein Name DJ Functionist. Schönen Abend. Festival and Conference. Das Geile am Waves ist, dass man einfach Neues erleben kann. Live. Cousins Like Shit. Carson Coma. Shelf Lives. Flawless Issues. Chalk. Meager Martin. Gents. Anna Mabo. Oscar Lang. Philly. Brother Tiger. Willow Parlow. Sam Quealy. Rauchen. And many more. So viel Auswahl, ich bin ein bisschen zerrissen. Das gesamte Lineup auf fm4orf.at. Waves Vienna. Bis Samstag. FM4.